Herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag, liebe Ursula. Liebe Ursula, alles Gute zu deinem 65. Geburtstag. Denn du hast ein gutes Herz und du bringst allen Hoffnung, denn du bist ein Geschenk des Himmels, Ursula. Oh Ursula, oh Ursula, wir haben dich alle lieb, egal ob Mensch oder Tier. Alles Gute zum Geburtstag, denn wir lieben dich alle, Ursula. Denn egal was du machst, es wird schon was Richtiges sein, denn du machst alles aus Liebe und du hast ein gutes Herz für Tier und Mensch, für Tiere und Mensch. Wir gratulieren dir alle zu 65 Geburtstag, liebe Ursula. Denn du bist so nett und so gut zu uns allen, deshalb lieben wir dich, liebe Ursula. Herzlichen Glückwunsch zum 65. Geburtstag, liebe Ursula, liebe Ursula. Alles Gute zu deinem 65. Geburtstag, denn du hast ein gutes Herz und du bringst allen Hoffnung, denn du bist ein Geschenk des Himmels, Ursula. Oh, oh, oh, oh, Ursula, wir haben dich alle lieb, egal ob Mensch oder. Alles Gute zum Geburtstag, denn wir lieben dich alle, Ursula. Denn egal was du machst, es wird schon das Richtige sein, denn du machst alles aus Liebe und du hast ein gutes Herz für Tier und Mensch, für Tiere und Mensch. Wir gratulieren dir alle zum 65. Geburtstag, liebe Ursula, denn du bist uns allen. Deshalb lieben wir dich, liebe Ursula. Ursula, hast den Glückwunsch zu 65 Geburtstag, liebe Ursula, denn du bist